Ein Lied nicht gegen ein Volk, ein Lied gegen Hass. Ein Lied für gegen Betroffenheit und Spaß. Ein Lied entstanden bei einem Glas Bier. Ein Zeichen für alle, die denken wie wir! Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraq regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. Fette Bürger für fette Menschen, Stacheldraht ums Land ohne Grenzen. Das Anti-Solidar-Prinzip in arroganten Köpfen. Man sieht höchstens wie die Mönche aus den vollen Schöpfen. Man vertraut dem Gottesstaat, weil jeder hier eine Lobby hat. Und außerdem im Treibi wegen eines lächerlichen Attentats. Arroganz! Arroganz! Tausend Kirchen rennen und den nächsten Fretten ein nun auf dem Dorfplatz verbrennen. Die Kriegsmaschine steht parat, ein Krisenmilitäretat wartet ungeduldig auf das nächste lächerliche Attentat. Arroganz! Arroganz! Für naive Ignoranten, monarchische Züge bei den Elefanten. Statt ein gutes Buch zu lesen, liegt eine Knarre unterm Kissen, weil wir uns doch gegen so viele Knarren wehren müssen. Noch nicht mal ein gutes Bier am Start, CIA baut am Fahrrad